Nun ein Liebeslied an alle Frauen und Mädchen im Saal. Du, ich sing das nächste Stück mit. Komm, das Gesang ein bisschen rüber so. Und es wäre noch kein Bier da. Zum nächsten Stück sagt der Müller-Franz noch was. Er hat schon extra vorbereitet und hat hier üblich kein Konzept. Er bringt mich in Verlegenheit, ich weiß gar nicht. Was kommt? Was kommt jetzt? Ja, Jungs, ihr wisst ja, wir sind ja so viel in der Welt rumgereist, ne? Und so weiter und so fort. Aber eins hat uns immer wieder in Saarland zurückgezogen. Die Frauen. Mist das Neut? Die saarländischen Mädchen, die Besatzung ist das Neut. Das ist der Mist das Neut. Ja, der ist schuld. Nie gehört. Heino, wie war das noch? Also, in zwei Sätzen gesagt, es ist einer in die Welt gezogen, um sein Glück zu finden, und er hat es nie gefunden. Außer. Da kam er zurück nach Köllerbach und es trug sich zu, da hat er es gefunden. Also in der Tat gibt es in Köllerbach ja keine Frau, sondern nur coole Männer. Ein sehr Frau.